Deutschlandfunk. Corso. Probleme mit der aktuellen Politik hat auch sie. In ihrer vielbeachteten Rede bei der Golden Globe-Verleihung hat Meryl Streep dem designierten US-Präsidenten Trump die Leviten gelesen, indem sie das Kino und das Schauspielern so beschrieb. Jede Rolle erfordert Empathie. Sie erfordert, sich in andere hineinzuversetzen, in andere Menschen, in andere Welten, ins Exotische, ins Abseitige. Ein gutes Credo auch, um sich den neuen Filmen anzunähern, die diese Woche anlaufen. Einer jungen Frau beispielsweise, die den Tod ihres Zwillingsbruders nicht überwinden kann, einem Mann, der seinen Neffen großziehen soll und einem Palästinenser aus Tel Aviv, der Rapper werden will. Hartwig Tegeler über Junction 48, Personal Shopper und Manchester by the Sea. And the Oscar goes to... Oder wird gehen an. Lange Rede, Kenneth Lonergans Film Manchester by the Sea ist ein äußerst heißer Favorit. Soweit in Sachen Kaffeesatz. Und jetzt können wir uns einer wunderbaren Geschichte zuwenden, die von Trauer, Verzweiflung, Schuld erzählt. Lee, aufgewachsen in Manchester by the Sea, lebt als Hausmeister eine knappe Stunde entfernt in Boston, hat sich eingegraben in eine Art Friedhofsruhe, bis sein Bruder stirbt und dessen Sohn allein dasteht. Ich kann nicht sein Vormund sein. Naja. Das ist nicht möglich. Nun ja, ich bin natürlich davon ausgegangen, dass Joe das mit ihm besprochen hat. Nein, nein. Nun also hat Lee die Vormundschaft für seinen 16-jährigen Neffen am Hals. Casey Affleck spielt in Manchester by the Sea diesen Lee, der zurück muss an den Ort seiner Jugend, an den Ort, wo seine Ex-Frau, Michelle Williams, lebt. Zurück dahin, wo unbewältigte Erinnerungen an einen grauenhaften Schicksalsschlag lauern und wo er jetzt für seinen Neffen Joe sorgen soll. Zwischen Onkel und Neffe entwickelt sich eine, verharmlosend gesprochen, ziemlich dynamische Beziehung. Wir werden eh in Boston wohnen. Was? Seit wann wird es der Plan, nach Boston zu ziehen? Jetzt reg dich wieder ab. Langsam faltet Regisseur Kenneth Lonergan in Manchester by the Sea Lees Drama auf, streut in Rückblenden Details über dessen Vergangenheit und seine Schuld ein. Eine Kinofigur, die erschüttert, grandios gespielt von Casey Affleck. Manchester by the Sea von Kenneth Lonergan, herausragend. Manchmal wirkt Casey Affleck in seiner Trauer und Verschlossenheit wie ein Gespenst. So wie Kristen Stewart in Personal Shopper. Wir hatten uns was geschworen. Wer zuerst stirbt, schickt dem anderen ein Zeichen. Was zum Jenseits? Wenn sie durch das alte Haus in Paris geht, in dem sie und ihr toter Bruder Louis aufgewachsen sind, diese Maureen, wenn sie seinen Namen ruft. Louis, how are you? Weil sie hofft, eine Nachricht aus dem Jenseits zu bekommen. Eine Szene, in der all das Leid, das die junge Amerikanerin in der französischen Metropole lähmt, spürbar wird. Mein Bruder ist hier gestorben. Mein Zwillingsbruder, hier in Paris. Ein Unfall? Nein, ein Herzinfarkt. Ich habe dieselbe Missbildung. Olivier Assayas neuer Film Personal Shopper ist auch ein Gespensterfilm, weil er wie selbstverständlich erzählt von einer Welt jenseits unserer Realität. Ansonsten, Maureen arbeitet als Personal Shopper. Sie kauft für das Supermodel Kira Kleider, Schuhe, Schmuck. Maureen ist sowohl fasziniert wie auch abgestoßen von dieser Glamour-Welt. Es erregt sie, in Kiras Apartment in deren Kleider zu schlüpfen, während Maureen selbst mit Jeans, Pullover und Lederjacke wie ein androgyner Gegenentwurf zur sexuell aufgeladenen Welt des materiellen Fetischs wirkt. Ich bin Personal Shopper. Ich hasse den Job, ehrlich gesagt. Ich verbringe meine Tage mit Schwachsinn, der mich nicht interessiert und mich von dem abhält, was ich wirklich will. Das macht mich wahnsinnig. Aber wer ist Maureen eigentlich ohne ihr geborgtes Leben? Olivier Assayas hat seine Figur in Personal Shopper umstellt mit Medien, durch die sie quasi lebt. Textnachrichten, Handyanrufe, Videochats mit ihrem Freund, Filme auf Smartphone und Laptop. Kristen Stewarts Darstellung dieser jungen Frau in ihrer tiefen Identitätskrise ist grandios. Die Maureen, die sie spielt, hat keinen Halt. Manchmal scheint Maureen selbst wie ein Geist in einer Welt der reinen Oberfläche, die jeden geistig-spirituellen Kern verleugnet. Man kann Olivier Assayas neuen Film auch als Zeitdiagnose lesen. Personal Shopper von Olivier Assayas, herausragend. Willst du mit uns heute Abend im Mali singen? Auf Hebräisch? Auf Hebräisch? Hm? Du kannst allein für die Juden spielen. Schatz, ich hab dich doch nur verarscht. Komm zurück. Junction 48 will ein flirrendes, dynamisches Bild einer Existenz in Israel zeichnen, die in jedem Alltagsmoment geprägt ist von der düsteren Vergangenheit, die wie ein Dämon in die Gegenwart reicht. Karim, Palästinenser, will mit Rap-Songs diesem Leben in Tel Aviv Hoffnung verleihen. Das ist sein Traum und der seiner Freundin. Deren Familie allerdings droht der Jungfrau, wenn sie es wagt, auf der Bühne zu rappen. Karim zieht Bilanz. Juden, Cousins, Familie, Feinde an jeder Ecke. Ist nicht lustig. Ehrlich, Karim, es geht mir echt auf die Nerven. Die beiden verfolgen mich wirklich überall hin. Junction 48 vom amerikanisch-israelischen Regisseur Udi Aloni ist ein Film gegen Rassismus und Diskriminierung, gegen Fundamentalismus und abgrundtiefe Dummheit. Aber mit all diesen Themen übernimmt sich der Film. Die zahlreichen Erzählstränge, die er andeutet, finden am Ende nicht überzeugend zusammen. Was unter anderem auch an den Schauspielern liegt, die immer dann, wenn ihnen das Handwerk versagt, anfangen zu lachen und unmotiviert einen auf coolen Rapper zu machen. Gutes Anliegen, aber wenig überzeugend. Junction 48 von Udi Aloni. Enttäuschend.